Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah Rabbil Alamin, liebe Geschwister, wir werden heute inshallah ta'ala fortfahren mit unserer wunderschönen Unterrichtsreihe. Und ich habe es ausgerechnet, es sind insgesamt noch 5 Unterrichte, die wir inshallah ta'ala hier in dieser gesegneten Moschee abhalten werden. Und dann sind wir durch mit diesem Büchlein. Und das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Unterricht für uns gewesen, allgemein, damit wir auch lernen, wie ein Muslim richtig glauben muss, damit er am Tage der Auferstehung von Allah Azza wa Jal nicht aufgrund seines falschen Glaubens bestraft wird. Und es gibt viele, die nennen sich heutzutage Muslime, aber sie haben viele Dinge hereingebracht in ihre Religion, die eigentlich Glaubenszüge von anderen Religionen sind. Und dieses ist natürlich eine gewaltige Sache, liebe Geschwister, denn wenn wir sagen, wir sind Muslime, dann haben wir uns auch an dem Glauben des Islam zu richten und nicht an anderen Religionen. Daher ist es wichtig für einen Muslim, dass er lernt, dass er nicht nur über sich sagt, mein Name ist Muhammad, ich bin Muslim, sondern er muss wissen, woran er glaubt. Das ist das Entscheidende. Denn wenn er nicht weiß, an was er glaubt, dann könnte er an Dinge glauben in seiner Religion, die ihn eigentlich schon zum Kafir machen. Allahu Akbar. Und wie viele gibt es, die tragen den Kufr in ihrem Herzen, aber sie behaupten, dass sie Muslime sind, liebe Geschwister. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig für die Muslime, dass sie unbedingt ihre Religion lernen, damit sie wissen, wie sie sich gegenüber Allah, Azza wa Jal, ihrem allmächtigen Herrn, benehmen, wie sie ihm einzig und alleine anbeten und wie sie ihm Gehorsamkeit gegenüber erweisen. Dafür wurden wir erschaffen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Deswegen bist du und bin ich erschaffen worden, lieber Diener Allahs, wallahi al-azim, aus keinem anderen Grund. Und wäre es nicht für die Ibadah, für die Anbetung, so hätte Allah dich und mich nicht erschaffen. Aber Allah hat dich und mich erschaffen, damit wir ihn dienen. Und stell dir vor, du gehörst zu denjenigen, die sagen, ich möchte hier auf dieser Welt existent sein, ich möchte mein Leben leben, aber ich möchte Allah subhanahu wa ta'ala nicht dienen. Was für eine gewaltige Aussage. Du musst damit rechnen, dass Allah Azza wa Jal nicht barmherzig mit dir umgeht am Tage der Auferstehung. Möge Allah Azza wa Jal uns unter denjenigen schreiben, die seine volle Barmherzigkeit erhalten werden. Es sind noch insgesamt 5 Unterrichte, wie gesagt, liebe Geschwister. Dann werden wir durch sein mit diesem Buch, Bi'idhnillahi Samiul Alim. Und heute sind wir auf der 193. Seite. Und wir fahren fort mit der 187. Frage, liebe Geschwister. Und zwar stellt der Autor die Frage, in wie viel Kategorien werden die Sünden eingeteilt? In wie viele Kategorien werden die Sünden eingeteilt? Und das Kapitel, über das wir sprechen, sind die Arten der Sünden und wie sie vergeben werden. Ein sehr, sehr wichtiges Thema für uns, liebe Geschwister. Denn am Tage der Auferstehung wird es eine Waagschale geben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ. Und an diesem Tag werden die Waagen aufgestellt. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Und bei denen, dessen Waagschalen schwer sein werden, das bedeutet, man hat mehr gute Taten als schlechte Taten, so wird man unter den Erfolgreichsten sein. So wird man unter den Erfolgreichen sein. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Und was diejenigen anbelangt, dessen schlechte Taten überwiegen, das bedeutet mehr als die guten Taten, so werden sie sich selbst verlieren, bedeutet sie werden, وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ, bestraft werden an diesem Tag. Daher ist es für uns das oberste Gebot, dass wir als Sünder wissen, und wir sind alle Sünder, liebe Geschwister, wie wir die Vergebung Allahs subhanahu wa ta'ala erreichen. Fangen wir erstmal an mit den Kategorien. Die Gelehrten, sie teilen die Sünden in 2 Kategorien. Und ich denke, jeder weiß, in wie viele Kategorien die Sünden eingeteilt werden, in wie viele Gruppen. Wer kann mir sagen, welches sind die 2 Gruppen von den Sünden, die die Gelehrten einteilen? Jeder kennt das, inshallah. Ich nehme extra jemanden dran, der sich nicht meldet. Der mit dem blauen T-Shirt. Welche 2 Arten von Sünden gibt es? Jeder kann sich das vorstellen. Einmal Sehr gut. Einmal große Sünden und einmal kleine Sünden. Seht ihr? Alhamdulillah. Traut euch. Inshallah ta'ala. Und ich mag es, wenn man in diesem Dars mitmacht. Ich will nicht nur reden und ihr hört passiv zu, sondern ich möchte auch, dass ihr mitmacht. Inshallah ta'ala. So werden wir noch mehr lernen. Möge Allah azza wa jal uns Barmherzigkeit in dieser Moschee erweisen. In zwei Gruppen werden die Sünden eingeteilt. Einmal in kleine Sünden und einmal in große Sünden. Und wie ihr wisst, liebe Geschwister, wir dürfen nichts sagen in der Religion, außer mit einem Beweis. Außer mit einem Beweis. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah An-Nisa, إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. Wenn ihr die großen Sünden meidet, die euch verboten sind, dann werden wir euch eure kleinen Übel hinwegnehmen und euch in das Paradies eingehen lassen. Und zwar an einem ehrenvollen Platz im Paradies. Nicht nur im Paradies, sondern an einem geehrten Platz im Paradies. Denn ihr solltet wissen, liebe Geschwister, das Paradies hat was? Hä? Stufen. Die unterste Stufe ist nicht wie die oberste Stufe. Derjenige, der der letzte Paradiesbewohner sein wird, er wird, weil er so arm ist, nur zwei Huril Ain haben, nur zwei Paradiesjungfrauen. Weil er ist der Ärmste dort, liebe Geschwister. Was denkt ihr, wenn man der reicheste Paradiesbewohner ist? Möge Allah Azza wa Jal uns seine Gnaden nicht vorenthalten. Das ist genau das, worüber wir reden, dass du einen ehrenvollen Platz im Paradies bekommst. Nicht nur, dass du im Paradies kommst, sondern einen ehrenvollen Platz. Und hier haben wir aus dieser Eier verstanden, wenn ihr die großen Sünden meidet. Das bedeutet, ihr macht sie oder ihr macht sie nicht. Ihr macht sie nicht. Natürlich, die sind uns verboten zu tun, liebe Geschwister. Dann werden wir euch eure kleinen Übel, was sind die kleinen Übel, die? Die kleinen Sünden hinwegnehmen und euch an einen ehrenvollen Platz im Paradies eingehen lassen. Jetzt sollten wir erstmal natürlich verstehen, was ist eine kleine Sünde und was ist eine große Sünde. Denn eine kleine Sünde unterscheidet sich von einer großen Sünde. Warum ist es wichtig für uns zu wissen, was ist eine kleine Sünde und was ist eine große Sünde? Ich nehme wieder jemanden dran, der sich nicht meldet. Ich würde euch empfehlen, euch immer zu melden. Tayyib, der mit der weißen Mütze. Na, du weißt das, inshallah. Warum sollten wir wissen, was eine kleine Sünde ist und was eine große Sünde? Sind sie gleich? Nein. Okay, sie sind nicht gleich. Worin unterscheiden sie sich? Die eine größer, also wenn sie größer ist und die andere kleiner. Okay, aber worin unterscheidet sich das bei der Reue zum Beispiel? Die einen, die großen Sünden brauchen eine Reue und die kleinen Sünden werden einem bei guten Taten vergeben. Wir werden dazu kommen, inshallah ta'ala. Die Gelehrten sagen, indem sie definieren, was eine kleine Sünde ist, لَيْسَ فِيهَا حَدٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا وَعِيدٌ فِي الْآخِرَةِ أَيْ وَعِيدٌ خَاسْ كَالْوَعِيدِ بِالنَّارِ وَالْغَضَبْ وَاللَّعْنَةِ. Es gibt dafür, für die kleinen Sünden, keine festgelegte Strafe in der Dunya, liebe Geschwister. Und keine spezielle Warnung in der Akhira. Das bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Sünde androht, indem er uns droht mit dem Feuer, seinem Zorn oder dem Fluch. Dieses hier ist bei den kleinen Sünden nicht vorhanden. Nochmal, eine kleine Sünde, es gibt dafür keine festgelegte Strafe in der Dunya und keine spezielle Warnung in der Akhira. Das bedeutet, dass Allah Azza wa Jal uns androht mit dem Feuer oder mit seinem Zorn oder mit dem Fluch, liebe Geschwister. Tayyib. Das ist sehr, sehr wichtig, dass dieses erstmal die kleinen Sünden sind. Die großen Sünden, wie die Gelehrten sagen, kullu dhanbin nasabahu Allah ta'ala ila an-nari fa huwa kabira. Jede Sünde, die Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Feuer verbindet, so ist dieses unter den großen Sünden. Na, wer sagt mir, was eine große Sünde ist, die Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Höllenfeuer verbunden hat? Egal, ob es aus dem Koran Al-Karim ist oder aus der Sunna des Propheten Muhammad s.a.w. Nasi. Zina. Sehr gut. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala über Zina? Erstmal, dass sie verboten ist. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَ وَسَاءَ سَبِيلًا. Nährt euch nicht der Zina. Das bedeutet den unerlaubten Geschlechtsverkehr. Nicht der Geschlechtsverkehr mit deiner Frau. Das ist der unerlaubte Geschlechtsverkehr außerhalb deiner Ehe. Nährt euch nicht der Zina, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dieses ist eine Abscheulichkeit. Und die Gelehrten sagen, das Annähern zur Sinna ist hier schon verboten worden. Das bedeutet, alle Schritte, die zur Sinna führen, sind haram, sind verboten. Allah hat nicht gesagt, la taznu, macht keine Sinna. Nein, Allah hat sogar die Schritte verboten, die zur Sinna führen. Welche Schritte sind das? Zum Beispiel? Der Blick auf die Frau oder? Hand geben, manchmal etwas länger. Na, ihr kennt das. Manche Brüder sind sehr barmherzig, mashallah, wenn sie die Hand geben. Wir würden uns wünschen, uns würde er so lange die Hand geben. Subhanallah. Dass diese Schritte zur Sinna sind verboten. Jeder einzelne davon, liebe Geschwister. Und noch weiter, es ist auch wichtig zu wissen, Allah Azza wa Jalla hat Sinna mit dem Höllenfeuer, angedroht. Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخر. Diejenigen, die neben Allah keine anderen Götter zur Seite stellen. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Und sie töten keine Seele, die Allah Azza wa Jal verboten hat zu töten. Also aus dieser Ayah erfahren wir, nicht jede Seele hat Allah verboten zu töten. Es gibt Seelen, wenn zum Beispiel Ungerechte in dein Land hereinkommen, um dich zu töten, um deine Religion zu vernichten, in diesem Fall ist es natürlich erlaubt, diese Leute, die einen bekämpfen, auch zu bekämpfen. Und das sagen wir auch an die Leute, die so Verteidigungsministerien haben. Ja? Mashallah, ihr Barmherzigen. Wozu habt ihr Verteidigungsministerien? Ja, weil sie sich wehren gegen andere, die ungerecht in ihr Land reinkommen. Bei denen ist das erlaubt. Aber wenn wir das machen, dann heißt das, wir sind was? Terroristen, Dschihadisten, Dschihadisten. Na, möge Allah uns bewahren. Wallahi, diese Verbrecher, Allah kennt sie, jeden einzelnen von ihnen. Sie dürfen sich verteidigen. Aber wenn wir uns verteidigen, dann heißt es, wir sind Terroristen. Möge Allah Azza wa Jal jeden, der auf dem Weg Allahs ist, reichlich belohnen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und Allah hat verboten, dass man eine Seele in unerlaubter Weise tötet. وَلَا يَزْنُونَ. Und diejenigen, die keine Sinna begehen. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Derjenige, der das aber dennoch tut, so wird er eine Strafe bekommen als Folge von seiner Handlung. Die Gelehrten sagen, diese Strafe bedeutet وَادٍ فِي جَهَنَّمْ. وَادٍ فِي جَهَنَّمْ bedeutet ein Teil in Jahannam, im Höllenfeuer. Ah, da haben wir schon die Strafe. Also Sinna ist angedroht mit der Strafe im Feuer, liebe Geschwister. Daher, dieses ist eine große Sünde. Und die Gelehrten sagen auch, Al-Kabira ma yalhaqu al-wa'idu bi sahibihi bi nas, kitab aw sunnah. Und die großen Sünden sind diejenigen, die von einer Warnung, die mit einer Warnung verbunden sind von Allah subhanahu wa ta'ala. Warnung haben wir vorhin gehört bei den kleinen Sünden. Wie sieht die Warnung aus? Entweder mit dem Feuer oder mit dem Zorn Allahs oder mit dem Fluch Allahs subhanahu wa ta'ala. Okay, jetzt haben wir die Unterteilung von kleinen Sünden und großen Sünden, liebe Geschwister. Bei der großen Sünde haben wir nochmal eine Unterteilung. Große Sünden, die einem aus der Religion rausbringen, und andere große Sünden, die einem nicht aus der Religion herausbringen. Taib, ich sage euch jetzt einen Hadith und ihr sagt mir, welche Sünde aus der Religion herausbringt und welche nicht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Hadith ist bei Al-Bukhari, Ala unabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir thalathan. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, soll ich euch nicht über die größten aller Sünden etwas berichten? Soll ich euch nicht kundtun, welches die größten aller Sünden sind? Qalu bala. Die Sahaba radiallahu anhum sagten, ja, o Gesandter Allahs. So sagte er sallallahu alaihi wasallam, al-ishraku billah wa uququl walidain. Dass man neben Allah andere Götter setzt und schlecht ist zu seinen Eltern. Daib, welche Sünde bringt einen aus der Religion heraus und welche nicht? Das Schlechtsein zu seinen Eltern, bringt das einem aus der Religion heraus? Fadalah? Nein. Das bringt einen nicht aus der Religion heraus. Aber die andere? Bringt einen aus der Religion heraus. Der Schirk, dass man neben Allah andere Götter setzt, das bringt einen raus. Weil wie hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Sünden genannt? Wie hat er sie genannt? Große Sünden. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Al-kabair bedeutet was im Arabischen? Die großen Sünden. Und As-Sara'ir? Die kleinen Sünden, liebe Geschwister. Hier haben wir eine Auflistung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bezüglich der großen Sünden. Eine, der Schirk, die bringt einen aus der Religion heraus und die andere bringt einen nicht aus der Religion heraus. Bedeutet das aber, wenn man schlecht ist zu seinen Eltern, dann ist das leicht bei Allah. Antwort: Allah hinein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Und euer Herr hat bestimmt beschlossen, dass ihr niemand anderen anbeten dürft außer ihm, und zu euren Eltern sollt ihr gut sein. Das bedeutet, die Anbetung zu Allah ist verbunden mit der Güte zu deinen Eltern. Wenn du in die Verbeugung gehst beim Gebet, so dass dein Kreuz bricht, und wenn du in der Niederwerfung so viel weinst, dass du gesamte Tränen vergießt, worauf Schiffe fahren könnten, wenn du schlecht bist zu deinen Eltern, wirst du trotzdem ins Höllenfeuer gehen. Ey Wallah. Das ist fest, liebe Geschwister. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte: ثَلَاثَةٌ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةِ. Allah hat für drei Personen das Paradies verboten. Was bedeutet das? Allah hat für sie das Paradies verboten. Sie kommen in das Höllenfeuer. Jetzt zählt der Prophet Muhammad s.a.w. sie auf. Die Überlieferung ist Hassan nach Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Er sagte: مُدْمِنُ الْخَمْرِ. Das bedeutet der Alkoholabhängige. Er wird das Paradies nicht betreten. Möge Allah uns vor diesem widerlichen Zeug entfernen. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte über den Alkohol: Ummul Khaba'ith. Das ist die Mutter aller Sünde. Wenn ein Mann diesen Alkohol trinkt, dann ist er in der Lage, sogar mit seiner eigenen Mutter zu schlafen. Und wallahi, das passiert. Mit seiner eigenen Mutter. Ein Sheikh hat erzählt die Geschichte von einem. Er war zu Hause und er war so besoffen gewesen, dann hat er seine Mutter gezwungen, dass sie mit ihm den Geschlechtsverkehr ausführt. Und die Mutter hat das natürlich abgelehnt. Aber er hat sie so extrem bedroht, dass sie das über sich ergehen gelassen hat. Als er dieses schändliche Waliyadu Billah mit seiner eigenen Mutter vollzogen hat und er nach ein paar Stunden nüchtern geworden ist und gemerkt hat, was er getan hat, hat er sich einfach getötet. Schaut mal, subhanallah al-azim, was für ein Ende für einen, der Waliyadu Billah nichts anderes sehen wird bei Allah als das Höllenfeuer. Möge Allah uns davor bewahren. Der Alkoholabhängige, er kommt nicht in das Paradies. Er ist einer von den dreien. Der zweite ist wer? Der? Ad-Dayuth. Ad-Dayuth sind diejenigen, MashaAllah, wir nennen sie sehr tolerante, liberale Männer. Ihm macht es nichts aus, was seine Tochter oder seine Frau oder sonstiges, für die er die Verantwortung hat, draußen macht. Seine Tochter geht halbnackt raus am Samstagabend. Natürlich geht sie nicht zur Bibliothek, ihr könnt euch das vorstellen, ja. Sondern sie geht eiskalt in die Diskothek, liebe Geschwister. Und er sieht seine Tochter, die ist nackt, okay, die ist nackt. Ihr kennt das nackt, also oben Maxi, unten Mini, ja. Ein kleines Kopftuch auf dem Kopf, aber nach unten alles offen. Und dann sagt er noch zu seiner Tochter: Allah yahmiki, möge Allah dich schützen, mashaAllah. Allah soll sie so schützen in dieser Kleidung. Subhanallah, der ist ein Dayuth. Das ist der, der hat keine Eifersucht für seine Frauen, für die er die Verantwortung nimmt. Oder einer, der hat kein Problem damit. Seine eigene Ehefrau geht raus mit ihrem Cousin. MashaAllah, mit dem Cousin. Ist der Cousin ein Mahram für die Frau? Das heißt, ist der Cousin jemand, der verboten ist für die Frau? Antwort: Nein. Sie könnte ihn theoretisch heiraten. Deswegen darf sie nicht raus mit deinem Cousin oder mit deinem Bruder. Schaut mal, einer von den Ansar, Hadith bei Abu Dawud und authentisch. Einer von den Ansar, liebe Geschwister, er kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagte zu ihm: Afara'ayta al-hammu. Was sagst du über den Schwager, Baraklaufik? Was sagst du über den Schwager, ya Rasulallah? Er sagte: Al-hammu al-maut. Der Schwager ist der Tod. Warum hat der Prophet s.a.w. das gesagt? Weil der Ansari wollte gerne wissen, wenn ich jetzt nicht zu Hause bin und meine Frau ist lediglich zu Hause, dann kommt der Mann zu ihr nach Hause, das bedeutet mein Bruder. Ist es erlaubt für ihn, in der Wohnung mit ihr alleine zusammen zu sein? Was hat der Prophet s.a.w. gesagt? Der Schwager ist der Tod. Was bedeutet der Tod? Die Gelehrten erklären, wenn er, dieser Schwager, mit der Frau das Schändliche machen, das islamische Urteil ist klar darüber. Es endet wo? Im Tod. Deswegen, dieses ist nicht erlaubt. Und wir sehen das viel. Der Bruder kommt in die Wohnung von einem und seine Frau ist da. A'udhu billah. Dann sind die beiden da und die Geschichten sind nicht eine oder zwei oder zehn Geschichten, dass zwischen den beiden was passiert ist. Die Sinne. Natürlich, liebe Geschwister. Daher sollen wir diese Tür nicht aufmachen. Das ist der Juf, der keine Eifersucht hat für seine Frauen, für die er verantwortlich ist. Aber es gibt Stufen vom Dayuf. Die schlimmste Stufe, sie wird genannt wie der Zuhälter. Das ist der, der schickt seine Frau raus oder seine Frauen, die, für die er verantwortlich ist, damit sie mit den anderen Männern das Schändliche machen. Der hat die oberste Stufe bei Umdayuth, aber die anderen, walayadu billah, sie erfüllen auch diese Bedingung. Und die dritte Person, der nicht in das Paradies hereinkommen wird, ist der? Derjenige, der schlecht ist zu seinen Eltern. Er heißt im Arabischen Al-Aqa. Er wird nicht das Paradies betreten. Subhanallah, sagt man, er hat gebetet, er hat gefastet, er hat gespendet, er hat Koran gelesen, manchmal zweimal in der Woche den Koran durchgelesen. Antwort, er kommt trotzdem ins Himmel. Weil Allah die Güte zu deinen Eltern verbunden hat mit seiner Anbetung. Subhanahu wa ta'ala, wie gefährlich ist das, dass du nicht gut bist zu deinen Eltern. Umar ibn al-Khattab, nur einen kleinen Athar, damit ihr hört, liebe Geschwister, dieser Athar, er wird erzählt über Umar ibn al-Khattab. Ein Mann kam zu ihm und er sagt, ich habe eine Mutter und diese Mutter ist nicht mehr in der Lage, auf Toilette zu gehen. Und meine Mutter hat solche Beschwerden, dass ich sie auf dem Rücken trage und ich setze sie auf die Toilette, während ich mich umdrehe und dann verrichtet sie das Geschäft und ich warte, bis sie fertig ist und dann mache ich sie sauber und ich trage sie wieder auf dem Rücken. Habe ich meine Schulden ihr gegenüber bezahlt? So sagt Umar ibn al-Khattab bei Allah, du hast diese Schulden ihr gegenüber nicht bezahlt. Das heißt, das, was sie für dich gemacht hat, hast du nicht für sie gemacht. Er sagte, O Amirul Mu'minin, O Fürst der Gläubigen, ich habe ihr nicht ihre Rechte zurückgegeben. Er sagte, nein, schau den Unterschied zwischen dir und ihr. Sie hat dasselbe für dich gemacht, als du noch klein warst, während sie darauf gehofft hat, dass du am Leben bleibst. Was dich anbelangt, du wartest nur darauf, wann sie stirbt. Du wartest nur darauf, wann deine Mutter stirbt. Das ist nicht leicht, liebe Geschwister. Daher sagte er, du hast ihr das Recht nicht zurückgegeben. Und ich empfehle, wer schlecht ist zu seiner Mutter, wallahi, er soll rennen nach Hause. Er soll rennen nach Hause und die Hände und die Füße seiner Mutter und seines Vaters küssen. Denn werden sie mit dir unzufrieden sein, wirst du nicht in das Paradies hereinkommen. Merkt ihr das? Möge Allah azza wa jalla uns gut zu unseren Eltern sein lassen. Wir haben gesagt, die Sünden werden unterteilt. Einmal in große, einmal in kleine. Die kleinen Sünden, da gibt es keine Androhung mit dem Feuer oder mit dem Fluch Allahs oder mit dem Zorn Allahs. Bei den großen Sünden aber doch. Und die großen Sünden unterteilen sich nochmal, indem wir über große Sünden sprechen, die einem aus der Religion herausbringen und andere, die nicht aus der Religion herausbringen, aber trotzdem gewaltig sind. Trotzdem gewaltig sind, liebe Geschwister. Jetzt gebe ich an euch die Frage, welches kennt ihr noch, was große Sünden sind? Welche große Sünden kennt ihr noch? Nein. Das Töten einer unschuldigen Sünde. Er ist schlau, er nimmt gleich die von der Eier, die wir gerade besprochen haben. Außerhalb dieser Eier. Nein. Derjenige, der Alkohol trinkt, er ist auch schlau, er nimmt das vom Hadith. Nein. Zinsen nehmen, wal'iyadu billah. Zinsen ist eine der gewaltigsten Sünden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Al-Baqarah im Koran, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ. So erwartet einen Krieg von Allah und seinem Gesandten. Gegen wen? Gegen diejenigen, die Zinsen nehmen. Und der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Hadith authentisch nach Sheikh Al-Albani in Sahih Al-Jami', Derjenige, der einen Dirham Zinsen nimmt, ist schlimmer als eine Person, der 36 Mal Unzucht gemacht hat. Das ist nur ein Dirham. Was denkst du heute über einen Hauskredit mit 1000 Dirham? Oder 1000 Euro, sagt man hier. Oder ein Auto, was 15.000 Euro gekostet hat und du hast dafür einen Kredit aufgenommen. Ein Dirham Zinsen sind schlimmer als 36 Mal Unzucht. Und die Strafe für die Unzucht ist gewaltig. Liebe Geschwister, wallahi, viele kennen sie gar nicht. Daher gehen sie leicht mit dieser Sache um. Möge Allah azza wa jal uns Gottesfurcht in unsere Herzen geben. Na, Schade. Wenn man das Geld ungerechterweise von der Weise nimmt. Richtig. Das Ungerechtfertigte oder auf ungerechtfertigte Art und Weise das Geld von einer Waisen zu nehmen. Du bist verantwortlich für eine Waise, für ein Yatim. Er hat seine Mutter verloren, er hat seinen Vater verloren, während er noch ein kleiner Junge war. Wenn du von ihm das Geld nimmst, walayadu billah, das ist auch eine gewaltige Sünde. Tfadalachi. Das Lügen ist eine der gefährlichsten Sünden. Allah azza wa jal hat sie mit dem Kufr verbunden. Warum? Weil lügt ein Muslim? Antwort? Nein. Nein, ein Muslim lügt nicht. Aber wer lügt ein? Ein Kafir, er hat kein Problem mit dem Lügen. Seht ihr ja in der Presse, jeden Tag schreiben die neue Berichte. Also wieder. Na, was noch? Wenn er auf Allahs Namen schwört und lügt. Richtig, das Schwören auf Allah subhanahu wa ta'ala, während man dabei lügt, dieses ist verbunden mit einer Höllenstrafe. Die Person, die das tut, wird in Jahannam eingetaucht werden. Und wie viele schwören heute auf Allah, während sie dabei lügen? Na, tfadalachi. Viele schwören auf den Koran, ist das mit Allah gleichgesetzt? Also wenn er anstatt schwöre auf Allah... Das machen wir später. Erstmal nur die großen Sünden. Na, Billah. Das Schlagen, dass man Unrecht jemand anderen gegenüber anrichtet. Ibrahim. Dass man die Zaka nicht entrichtet. Auch dieses ist verbunden mit einer Höllenstrafe. Und das letzte, Daoud? Das Lästern. Al-Riba, dieses ist ebenfalls eine der großen Sünden. Und Imam Al-Qurtubi rahimullah ta'ala hat eine ganze Aufstellung über die großen Sünden in seinem Tafsir gemacht. Und es gibt ein ganzes Buch von Imam Al-Dhahabi, einer der großen islamischen Gelehrten. Das heißt Al-Kabair, liebe Geschwister. Darin hat er viele Sünden aufgefasst, der große Gelehrte, mit den gesamten Beweisen. Wie viele große Sünden gibt es? Dieses ist ein Meinungsunterschied unter den Gelehrten. Einmal kam ein Mann zu Ibn Abbas radiallahu anhu wa arda und er sagte ihm, es gibt doch 7 große Sünden. Dann sagte Ibn Abbas radiallahu an, und die Überlieferung ist von Ibn Jarir in seinem Tafsir und authentisch, er sagte Ibn Abbas radiallahu an, hier ila sab'i mi'atin aqrabu minha ila sab'i. Ibn Abbas sagte, es sind nicht 7, sondern nahezu 700. Große Sünde. Nicht 7, sondern nahezu 700. Das ist eine Überlieferung. In einer anderen Überlieferung hieß es 70. Und er sagt weiter, radiallahu anhu wa arda, das ist nicht vom Propheten, das ist von Ibn Abbas, radiallahu an, غَيْرَ أَنَّهُ لَا كَبِيرَ مَعَ إِسْتِغْفَارِ وَلَا صَغِيرَ مَعَ إِسْرَارِ. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Regel, die die Gelehrten aufgestellt haben. Das heißt, je aufrichtiger deine Reue ist, auch für eine große Sünde, umso weniger gewichtiger ist sie bei Allah subhanahu wa ta'ala. Mafum? Je aufrichtiger deine Reue ist. Was bedeutet aufrichtige Reue? Immer wenn du an die Sünde zurückdenkst, sag mal, nein. Du musst eine aufrichtige Reue gemacht haben. Das bedeutet, immer wenn du an diese Reue denkst, weißt du, du wirst traurig. Für dich, yarhamukallah, für dich bricht eine ganze Welt zusammen. Je aufrichtiger deine Reue ist, desto weniger gewichtiger ist diese große Sünde. Sei sie auch groß. Umar ibn al-Khattab, radiallahu an, er hat was in seiner Jahiliya gemacht? Er hat eine Götze gebaut aus Datteln und dann Gästen. Nein, er hatte eine Götze. Er hatte eine Götze, die er angebetet hat. Schirk oder nicht Schirk? Hä? Schirk. Was ist er später geworden? Amir al-Mu'minin. Wie geht das? Dass einer Schirk gemacht hat und später der Fürst der Gläubigen ist. Vom Schirk zum Imam. Wie geht das? Indem du richtig bereust für deine Sünden und später dann auch den richtigen Weg einschlägst, liebe Geschwister. Nochmal diese Regelung. Je aufrichtiger du in deiner Reue bist, desto weniger gewichtig ist die Sünde bei Allah subhanahu wa ta'ala. Aber je mehr du auf deine Sünde beharrst, sei es auch eine kleine Sünde, dann wird sie zu einer großen Sünde. Das heißt, kann ich für den Blick auf eine Frau eine große Sünde geschrieben bekommen? Ja, Voraussetzung, du beharrst darauf und machst das immer. Und manche Gelehrte sprechen darüber, dass sogar dein Dua nicht angenommen wird, wenn du auf eine Sünde beharrst. Zum Beispiel, du rauchst eine Zigarette, dann sagst du, ja Rabb, vergib mir. Zünde schon mal an. Ja, Rabb, vergib mir. Und dann, wenn du nach dem Dua fertig bist, nimmst du schon wieder die neue Zigarette. Weil du hier schon mit dem Gedanken, während du Dua machst, dass Allah dir vergibt, wo warst du schon? Bei der neuen Zigarette. Deswegen vergibt Allah dir nicht deine Sünde und Allah nimmt dein Dua nicht an. Warum? Weil du hast ihn gebeten in einem Zustand, wo dein Herz von den Sünden entfernt sein wollte oder wo dein Herz noch die Sünden angezogen hat. Hä? Wo dein Herz noch die Sünden angezogen hat, während du Dua machst. sagst du, mach mir schon mal die nächste Zigarette an. Ist das ein Dua? Das ist kein Dua. Liebe Geschwister, daher sollten wir genau diese Sache verstehen. Ich wiederhole diese Regel, weil sie sehr wichtig ist. Es gibt keine große Sünde mit einer aufrichtigen Reue. Und es gibt keine kleine Sünde, wenn man darauf beharrt, diese Sünde weiterhin zu machen. Jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr wichtigen Thema. Wie werden die Sünden vergeben, fragt der Autor. Wie werden die Sünden vergeben? Natürlich, wir haben das gehört in der Ayah aus der Sura An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in dieser Sura, liebe Geschwister, in dieser Ayah, wenn ihr die großen Sünden meidet, die euch verboten sind, dann werden wir euch eure kleinen Übel hinwegnehmen. Erste Bedingung. Man geht den großen Sünden aus dem Weg. Na? Das erste ist, wie wir hier gesagt haben in der Ayah, wenn man die großen Sünden meidet, dann werden einem die kleinen vergeben. Das ist eine Bedingung. Das war eine Bedingung. Und wenn ihr viele Überlieferungen lest, derjenige, der diese und diese Tat macht, so werden ihm alle Sünden vergeben, wenn sie auch so groß wie der Meeresschaum sind. Das bedeutet immer unter der Bedingung, dass er dazwischen keine großen Sünden gemacht hat. Sagt man, ich habe 100.000 kleine Sünden gemacht, verschiedene. Ich habe nicht darauf beharrt, aber sie sind so zustande gekommen. Aber ich habe keine großen Sünden dazwischen gemacht. Dann mache ich eine von den Taten, die dieses einem ermöglichen, dass man alle Sünden vergeben bekommt. Bedeutet, die kleinen Sünden werden sie mir tatsächlich alle vergeben, alle 100.000. Wallahi al-Azim, alle 100.000. Mach dir keine Sorgen. Hauptsächlich, du machst dazwischen keine große Sünde. Keine große Sünde. Ist es wichtig, dass wir die großen Sünden kennenlernen? Antwort? Ja. Natürlich. Sonst wissen wir auch nicht, wie wir diese vermeiden. Teil. Wir vermeiden die großen Sünden, dann werden uns die kleinen Übel vergeben, liebe Geschwister. Und noch eine Bedingung. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einer weiteren Ayah, in der Surah Hud, in der Ayah 114, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Wahrlich, die guten Taten heben die bösen Taten auf. Das bedeutet, dass du mit jeder guten Tat, die du verrichtest, kleine Sünden vergeben bekommst. Allahu Akbar. Mit jeder guten Tat, die du verrichtest, bekommst du kleine Sünden vergeben. Ein Mann kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hadith bei Bukhari. Sie haben das Gemeinschaftsgebet gebetet. Dann kam der Mann zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagte zu ihm, ja Rasulallah, ich habe eine Sünde begangen. Er hat sich schlecht dabei gefühlt. Und sie wollten wissen, wie sie dieses wieder reinigen können. Liebe Geschwister, wir sollten Sünden nicht auf unsere Herzen lassen. Denn jedes Mal, wenn du eine kleine Sünde machst, bekommst du auf dein Herz was? Einen schwarzen Fleck. Die Gelehrten sagen, so viele schwarze Flecke, bis dein Herz dunkel ist, dann versiegelt Allah dein Herz und du weißt nicht mehr, was richtig und falsch ist. Hörst du nicht manche Muslime, sogenannte Muslime heute, er sagt ja, Allahu alam, ob wir vor Allah stehen werden. Schau mal, was er sagt. Allahu alam, ob wir vor Allah stehen werden. Hat Allah gesagt, wir werden vor ihm stehen oder nicht? Hat Allah gesagt, wir werden vor ihm stehen? Natürlich. Allah hat uns das gesagt im Koran, liebe Geschwister. Naam, deswegen, wenn dein Herz versiegelt ist, hat es keinen Platz mehr für die Wahrheit. Und es schluckt sozusagen die Lüge und das Falsche. Möge Allah uns bewahren. Wenn man zur Moschee läuft, wenn man den Wudu verrichtet, wenn man den Koran liest, wenn man das Gebet verrichtet, all dieses löscht die kleinen Sünden. Der Mann sagte, ja Rasulallah, ich habe eine Sünde begangen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn nur gefragt, hast du mit uns das Gemeinschaftsgebet verrichtet? Dann sagte der Mann, ja, O Gesandter Allahs, ich habe das mit euch verrichtet. Er sagte so, hat Allah dir bereits vergeben. قَدَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ. Allah hat dir bereits vergeben. Während du mit mir redest, ist die Sünde schon vergeben. Allahu Akbar. Das bedeutet, wenn wir gute Taten machen, dann heben sie die schlechten Taten auf. Bedeutet für dich und für mich, wenn wir eine Sünde machen, was sollten wir schleunigst danach tun? Gute Taten. Nimm dir einen Koran, lies eine Seite, eine Seite. Wisst ihr, wie viel Hasanat? Eine Seite sind 6000 Hasanat. Eine Seite. Eine Seite vom Koran. Subhanallah. Das bedeutet, wenn du sogar schlecht liest und mit Stottern liest, weil du nicht eine arabische Zunge hast, dann bekommst du ärmster nicht 6.000, sondern bei Allah wie viel? 12.000. Das Doppelte, weil du dich abgemüht hast. Der Prophet s.a.w. sagte, lahu ajran, ihm werden zwei Löhne gegeben statt einem Lohn, weil er es noch schwieriger hat. Hat der Prophet s.a.w. uns motiviert, gute Taten zu machen? Ey Wallah, du bekommst zwei Löhne, das bedeutet die doppelte Lohnanzahl von einer arabischen Zunge. Die guten Taten heben die bösen Taten auf, liebe Geschwister. Na, wie werden alle Sünden vergeben? Wie? Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah At-Tahrim, in der Ayah 8, liebe Geschwister, Ya ayyuhalladhina amanu, tubu ila Allahi taubatan nasuha, عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. O ihr, die ihr glaubt, wendet euch in aufrichtiger Reue zu Allah. Vielleicht wird Allah eure Übel von euch nehmen. Das vielleicht heißt hier ganz bestimmt. Das ist nur im Arabischen so eine Ausdrucksweise. Das bedeutet ganz bestimmt wird Allah eure Übel von euch hinwegnehmen und euch in Paradiesgärten eingehen lassen, durch die Bäche fließen. Ja, Allah, lass uns diesen Lohn nicht entgehen. Allahu Akbar. Allah, was ist das Paradies und was ist dieses Leben, liebe Geschwister? Subhanallah al-Azim, das ist das Richtige, was wir letztendlich anstreben sollten. Allah spricht hier von was für eine Reue? Eine einfache Reue? Antwort? Taubatan nasuha. Wie wird das übersetzt? Aufrichtige Reue. Passt auf, den Unterschied. Deswegen sagen die Gelehrten, es gibt eine wahrhaftige Reue und eine lügnerische Reue. Allahu Akbar. Gibt es eine lügnerische Reue? Antwort? Ja. Einer bereut, der hat zum Beispiel eine Tat gemacht. So. Jetzt bereut er bei Allah. Und er spricht zwar Worte der Reue aus, aber sein Herz ist ganz woanders. Was ist das für eine Reue? Eine lügnerische Reue. Er spricht die Reue aus, während er daran denkt, in einem bestimmten Zeitpunkt wieder zur Sünde. Wir haben das Beispiel gegeben mit dem Rauchen. Während er Allah darum bittet, dass Allah ihm dieses vergibt, denkt er schon an die nächste? Es geht nicht. Das ist eine lügnerische Reue. Aber was will Allah von uns? Eine wahrhaftige Reue, liebe Geschwister. Und diese wahrhaftige Reue hat drei Bedingungen, wenn das zwischen dir und Allah ist. Hat drei Bedingungen, wenn das zwischen dir und Allah ist. Die Bedingung, jeder muss sie kennen. Das ist eine Pflicht für dich und mich, lieber Bruder. Denn wenn wir sie nicht kennen, dann werden wir denken, dass Allah uns diese Sünden vergeben hat. Aber sie stehen alle deutlich in unserem Buch und wir werden dafür abgerechnet. Erste Bedingung, dass man die Sünde bereut. Wahrhaftig bereut. Was bedeutet wahrhaftig bereut? Man darf keine Freude dabei fühlen, wenn man an die Sünde zurückdenkt. Dass du sagst, ach, war das eine üble Sünde, die ich mit Steffi gemacht habe. War das schön. Dieses ist, dass du dich dabei freust, während du an die Sünde zurückdenkst. Das heißt, deine Brust geht auf, anstatt dass deine Brust was? Eng ist, beklommen ist. Sorge vor der Strafe Allah subhanahu wa ta'ala. Dass dein Herz Schmerz empfindet und Abscheu gegenüber dem, was es getan hat. Das ist eine Bedingung. Das bedeutet, dass man die Sünde tatsächlich bereut. Guck mal, wie wir umgehen mit der Sünde. Naja, ja, ist schon gut, ist schon weg, ist schon vergeben. Er sagt dir, kein Problem, ist schon vergeben. Werden sie dir vergeben. Ahsahu Allahu wa nasu. Allah hat es erfasst, während sie es schon wieder vergessen haben. Allah hat deine Sünden erfasst. Du selber hast sie schon längst vergessen. Aber bei Allah stehen sie im deutlichen Buch, liebe Geschwister. Schaut mal, das ist die erste Bedingung, dass man die Sünde bereut und bei dieser Reue darfst du keine Freude in deiner Brust empfinden. Und dein Herz muss schmerzen dabei, dass du dieses gemacht hast. Zweite Bedingung, dass du sofort mit der Sünde aufhörst. Und zwar hörst du auf für Allah. Zum Beispiel, du warst einer, der hat Alkohol getrunken. Irgendwann gehst du zum Arzt, der Arzt sagt dir, schauen Sie mal, junger Mann, Sie werden Leberzirrhose bekommen, wenn Sie weiter trinken und Sie werden sterben. Dann sagt er, ich höre mit der Sünde auf. Frage, hat er das für Allah gemacht oder für seine Gesundheit? Für seine Gesundheit. Also bei Allah eine Bedingung oder keine? Keine Bedingung. Du musst aufhören für Allah subhanahu wa ta'ala. Dritte Bedingung, dass man nicht zu dieser Sünde zurückkehrt. dass du nicht zu dieser Sünde zurückkehrst. Vernichte alles, was du zu Hause hast und dich dieser Sünde näher bringt. Zum Beispiel, du hattest eine Freundin, du hast diese Freundin verlassen. Nicht so Schluss gemacht, ja? Was ist Schluss gemacht? Zwischen was? Was war denn zwischen euch, dass du Schluss machst? Subhanallah, Abin. Haram? Ja? Nee, mach doch noch einen Vertrag und sag, ja, unter der Bedingung verlasse ich dich und so. Das ist Haram alles. Da gibt es keinen Schluss, da gibt es nur Muss. Na, deswegen, liebe Geschwister, diese Sachen haben keine Beständigkeit bei Allah subhanahu wa ta'ala. Du gehst und diese Sache hat sich für dich gegessen. Wenn du noch von ihr Fotos hast, wenn du von ihr ihre E-Mail hast, ihre Telefonnummer, alles musst du, was? Beseitigen. Hier beweist du Allah, dass du nicht mehr zu der Sünde zurückkehrst. Oder wenn du ein Raucher bist, wenn du ein Raucher bist, alle Zigaretten, die du zu Hause hast, ab in den Müll, aber nicht dein Müll zu Hause, sonst kramst du noch um 4 Uhr morgens darin, ja? Ich meine unten, in der Mülltonne, in dieser großen Müllhalde. Dort schmeißt du alles herein, damit du nicht auf den Gedanken kommst, hier beweist du Allah, ich will endlich aufhören mit dieser Sünde. Das ist ein Riesenunterschied, liebe Geschwister, als wenn du noch mit dieser Sünde liebäugelst. Und Wallahi, dein Herz merkt das. Schaut mal, das ist der Unterschied zwischen einer Reue, einer wahrhaftigen Reue, einer Tauba, und es gibt eine Inaba. Inaba bedeutet, das ist mehr als eine Reue, du schickst dein Herz zu Allah zurück. Das heißt, denkst du noch daran, diese Sünde zu machen, oder hast du damit abgeschlossen? Abgeschlossen. Und dein Herzenszustand, Wallahi al-Azim, ist ein ganz anderer. Sag oder nicht? Habt ihr das erlebt? Wallahi, das erlebt jeder Mensch und das ist der beste Beweis, dass Allah Azza wa Jalla existiert. Möge Allah uns ihm gegenüber immer gehorsam machen. Das sind die drei Bedingungen. Wer will sie mir nochmal aufzählen? Wer ist, inshallah ta'ala, wir vergeben auch manchmal Schlümpfe ohne Gelatine. Dann gucken wir, Hamza will Schlumpf. Na, dass man die Sünde aufrichtig bereut und dass die Herz... Dass man die Sünde aufrichtig bereut. Dass das Herz auch diese Sünde hasst. Also okay, wir sind noch beim ersten Punkt. Dass man sofort mit der Sünde aufhört. Dass man sofort mit der Sünde aufhört und? Und dass man sich von dieser Sünde fernhält. Dass man nicht zu der Sünde zurückkehrt. Das sind die drei Bedingungen. Das sind die drei Bedingungen, wenn die Sünde zwischen dir und Allah ist. Aber es gibt eine vierte Bedingung. Das ist, wenn du das Recht von jemand anderen verletzt. Das ist, wenn du das Recht von jemand anderen verletzt. Zum Beispiel, du hast Geld geklaut von einer Person. Schlimm oder nicht schlimm? Schlimm. Heutzutage normal geworden, liebe Geschwister. Schaut mal, subhanallah, diesen Hadith. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Hadith ist bei Bukhari, liebe Geschwister, man kanat indahu madlamatun li achi, falyatahallalhu minha, fa innahu leysa thamma dinarun, wala dirham, min qabli an yu'khadha li achihi min hasanatin, فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتِ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ. Abu Huraira berichtet, dass der Prophet Muhammad sagte, wer sein Bruder Unrecht antut, das bedeutet sein Recht verletzt, der soll schon heute sofort für eine Wiedergutmachung sorgen. Er soll sich darum beeilen, das Recht wieder zurückzugeben. Ehe der Tag kommt, an dem diese Wiedergutmachung mit Dinar oder Dirham, bedeutet mit Geld, nicht mehr möglich sein wird. Warum? Hier in der Dunya, wenn du zu deinem Bruder hingehst und du hast zum Beispiel von ihm Geld geklaut, okay, kann es sein, dass er dir trotzdem verzeiht? Antwort, ja. Frage, wird er dir Yawmul Qiyamah verzeihen? Antwort, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Yawma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. An diesem Tag kommt der Mann zu seinem Bruder, Yawmul Qiyamah, und er sagt, Bruder, vergib mir. Er sagt, heute interessiere ich mich nur für mich. Nicht mal meinen eigenen Bruder werde ich vergeben. Eine Frau wünscht sich an diesem Tag, Yawmul Qiyamah, dass ihr Mann gegenüber ihr Unrecht angetan hat, damit sie an diesem Tag was bekommt? Hasanat von Allahu Akbar. So schwer ist dieser Tag. Wallahi al-Azim, bei Allah, dem Herrn der Kaaba, niemand wird dir verzeihen an diesem Tag, nicht mal eine Mutter ihrem eigenen Sohn. Sei dir sicher, das wird so werden. Weil wenn du das Höllenfeuer siehst, Wallahi, du sagst, wenn selbst alle Menschen auf dieser Welt, auch mein kleines Baby, in dieses Höllenfeuer reingeworfen werden, es ist mir lieber, als dass ich in dieses Feuer reingeworfen werde. So schwer ist der Tag. Möge Allah uns an diesem Tag Sicherheit geben. Schaut mal, was der Prophet sallam sagte. Mach das wieder schnell gut. Mit Dinar oder Dirham. Was du tun kannst an diesem Tag. Warum? Weil, wenn du das nicht wieder gut machst an diesem Tag, dann werden dir von deinen guten Taten genommen, dein Gebet, dein Fasten, dein Koranlesen, von diesen guten Taten wird genommen. Und landest du im Minus oder nicht? Du landest im Minus. Jetzt bist du bei Allah nicht mehr eine Person, der mehr gute als schlechte Taten hat, sondern der mehr schlechte als gute Taten hat. Und damit landest du wo? Im Höllenfeuer. Der Prophet Muhammad hat wie diese Person genannt? Wie hat er diese Person genannt? Al-Muflis. Muflis bedeutet pleite gegangener. Ihr wisst, hier in der Dunya bedeutet Muflis einer, der kein Geld und kein Dirham mehr hat. Aber dort Muflis, Yawm al-Qiyamah, bedeutet jemand, der keine Hasanat mehr hat, denn das ist die Währung an diesem Tage. Deswegen sagt Al-Qurtubi, Rahimullah Ta'ala, Bezug nehmend auf diesen Hadith, liebe Geschwister, wenn die Sünde mit der Verletzung des Rechts einer Person zu tun hat, so wird die Reue einer Person für diese Sünde nicht angenommen. Zum Beispiel, du hast von deinem Bruder Geld geklaut. Danach hast du gesagt, ja, Allah, vergib mir. Frage, reicht das aus, damit Allah die Reue annimmt? Antwort, nein, es reicht nicht aus. Weil diese Sünde nicht nur zwischen dir und Allah ist, sondern zwischen dir und einer anderen Person. Das muss nicht immer nur der Bruder sein. Auch von einem Kafir darfst du nichts klauen, ja? Mashallah, ein Bruder hat mir letztens gesagt, es gibt so Leute, die klauen in der U-Bahn, beklauen andere Leute, wenn die einschlafen vor lauter Sucht. Ihr wisst ja, manche sind so besoffen, die schlafen irgendwann ein, dann gibt es Leute, die beklauen sie. Dann hat der Bruder zu ihm gesagt, fürchte Allah, was machst du da? Er sagte, es ist doch besser, wenn ich das Geld nehme, bevor er es für schlechte Sachen ausgibt. Mashallah. Sehr lieb, ja. Er ist sehr lieb, ja. Sehr, sehr barmherzig. Subhanallah, ich wundere mich wirklich, voller Barmherzigkeit sind wir und trotzdem wird uns nicht vergeben. Das ist komisch in der heutigen Zeit. Ja? Schaut mal, was sagt Imam Al-Qurtubi, rahimullah ta'ala, wenn die Sünde mit der Verletzung des Rechts einer Person zu tun hat, so wird die Reue einer Person für diese Sünde nicht angenommen, bis man das Unrecht wieder gut macht. Ob es mit derselben Sache gut gemacht wird oder mit etwas anderem, wenn man dazu hauptsächlich in der Lage ist. Wenn man dazu aber nicht in der Lage ist, so muss man dieses Unrecht zum schnellsten Zeitpunkt wieder gut machen. Ich gebe ein Beispiel. Ich weiß, die Wörter waren ein bisschen schwer. Du klaust von deinem Bruder Geld, zum Beispiel 500 Euro. Okay? Jetzt normalerweise musst du deinen Bruder um Vergebung bitten. So. Dein Bruder hat aber Anrecht auf dieses Geld, was du von ihm geklaut hast. Du musst es ihm zurückgeben. So. Jetzt hast du aber kein Geld. Und dein Bruder akzeptiert nichts anderes als das Geld. Was ist jetzt deine Aufgabe, der du kein Geld hast? Du gibst ihm wann das Recht zurück? Zum? Sobald du kannst. Zum schnellsten Zeitpunkt. Okay? Aber wenn du nichts hast, hast du nichts. Du kannst ja nicht nochmal klauen gehen, damit du wieder das Übel machst, damit du ihn... Nein, das geht nicht. Sondern zu diesem Zeitpunkt hast du nichts, besitzt du nichts. Aber wenn du etwas hast, musst du es sofort bezahlen? Antwort? Ja. Sagt man, okay, ich möchte das bezahlen, ich will dieses Recht wieder zurückgeben, aber es könnte eine Fitna zwischen uns passieren. Wenn ein Bruder das rausbekommt, dann gibt es Krieg zwischen uns, das ist kein Problem. Du hast auch andere Wege. Wenn du weißt, wo er wohnt zum Beispiel, dann kannst du in seinem Briefkasten oder irgendwo das Geld reinwerfen, dass es auf jeden Fall sicher zu ihm gelangt und so hast du das auch inshallah ta'ala wieder zurückgegeben. Mafum? So hast du das auch wieder zurückgegeben. Könnt ihr noch oder seid ihr kaum? Könnt ihr noch, ja? Schade. Frage, was ist, wenn man als Muslim stirbt? Natürlich, wenn wir sagen, als Muslim stirbt, ein Muslim sagt, dass er auch Muslim wird, was? La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Was ist, wenn man als Muslim stirbt, während man aber auf große Sünden beharrt hat? Das heißt, du bist gestorben mit diesen großen Sünden. Erstmal sollte dieses jeder wissen, liebe Geschwister, Allah Azza wa Jal vergibt jede Sünde ganz gleich wie groß sie ist. Ganz gleich wie groß sie ist. Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt: "Qul ya 'ibadiyal ladina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Sag, o meine Diener, die ihr gegen euch selbst maßlos gewesen seid, ihr habt so viel Sünden gemacht, dass sie die Wolken schon erreicht haben, verliert nicht die Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit, gewiss Allah vergibt die Sünden alle. Er ist ja der Allvergebende und Barmherzige. Bedeutet, Allah sagt uns hier, es gibt keine Sünde, die nicht vergeben wird. In welchem Zustand sind wir hier? Lebendig oder tot? Lebendig. solange wir am Leben sind und zum Beispiel auch die schlimmste Sünde gemacht haben, dass wir selber vielleicht Götzen hergestellt haben oder ja, die andere Leute angebetet haben. Eine der gewaltigsten Sünden. Wenn du bereust bei Allah, so wird Allah dir vergeben. Jetzt kommt aber eine andere Ayah, diese spricht nicht über den Zustand, wo du noch am Leben bist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in Surah An-Nisa, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha. Allah vergibt gewiss nicht, dass man ihn andere Götter zur Seite stellt. Das bedeutet, was aber unter diesem Schirk ist, vergibt Allah wem er will. Bedeutet, wenn die Sünde nicht welches Ausmaß erreicht hat, den Schirk, dann kann Allah dir alles vergeben. Und alle Sünden sind unter dem Schirk. Das heißt, Alkohol ist unter dem Schirk. Das heißt, Zinsen nehmen ist unter dem Schirk. Das bedeutet, Zina ist unter dem Schirk. Ja, jetzt gibt es kranke Herzen, der sagt, okay, ich habe hier eine Chance, dass Allah mir vergibt. Was macht er? Er sündigt. Ist das Verständnis von dieser Ayah? Antwort? Nein. Das richtige Verständnis ist, dass wir diesen Sünden nicht zu nahe kommen. Und wenn uns manchmal der Shaitan überkommt, wenn wir manchmal etwas Falsches tun und diese Sünden haben wir dann gemacht, dann hoffen wir darauf, wenn wir dafür bereut haben, dass Allah Azza wa Jalla uns am Tage der Auferstehung nicht dafür belangt. Möge Allah uns nicht zur Rechenschaft ziehen für das, was wir vergessen haben an Sünden. Allah vergibt nicht, dass man ihm andere Götter zur Seite stellt. Doch was unter diesem Schirk ist, vergibt er wem er will. Das bedeutet, jede Sünde außer dem Schirk, mit der du zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehrst, kann dir theoretisch vergeben werden. Oder theoretisch kannst du dafür? Wer weiß das? Antwort? Nur Allah. Frage, willst du das Risiko eingehen? Du hast gehört, dass es für bestimmte Sünden Strafen gibt. Muss Allah immer mit dir barmherzig sein? Antwort? Frage, wissen wir, dass manche Muslime in das Höllenfeuer eingehen? Antwort? Also, ist Allah immer barmherzig? Antwort? So ist die Sache, liebe Geschwister. Daher sollten wir nicht mit dem Feuer spielen, wie ein Deutscher sagt. Spiel nicht mit dem Feuer. Es gibt drei Zustände am Tag der Auferstehung. Entweder deine guten Taten überwiegen, bedeutet, du hast mehr gute als schlechte Taten. Wo kommt man hier rein? In das Paradies. Na. Oder zweitens, die guten Taten wiegen genauso viel wie schlechte Taten. Sagt man, kann das passieren? Antwort, ja, sonst hätte unsere Religion nicht darüber gesprochen. Subhanallah, ich habe zum Beispiel 65.213 Hasanat und 65.213 Sayyiat. Antwort, ja, es kann passieren. Hier, wenn du genauso viele gute Taten wie schlechte Taten hast, wo kommst du hin? In das? Araf, sagt ihr, wo kommst du hin? Keiner will in Araf, wir wollen Paradies gehen. Na, in das Paradies. Subhanallah al-Azim. Allah ist barmherzig, ja. Zu wen? Zu denen, die auch sich angestrengt haben. Hat diese Person Taten gehabt? Antwort? Ja. Aber er hat auch schlechte Taten gehabt. Deswegen, liebe Geschwister, wenn wir genauso viele gute wie schlechte Taten haben, dann werden wir, inshallah ta'ala, trotzdem in das Paradies gehen. Der Prophet, er hat so eine Person gesehen in seinem Traum. Und ihr kennt diesen langen Hadith. Das ist über die Leute, die im Grab bestraft wurden. Er sah eine Person, der hatte eine Hälfte vom Gesicht, die wunderschön war, so wie der Mond. Und eine widerliche, hässliche Seite von seinem Gesicht. Der Prophet s.a.w. fragte, wer diese Person war. Das war einer, der Gutes gemacht hat und Schlechtes gemacht hat. Subhanallah. Gutes gemacht hat und Schlechtes gemacht hat. Wenn die Waage gleich ist, dann kommt man in das Paradies. Und dann die letzte Gruppe, wenn die schlechten Taten die guten Taten überwiegen, hier kommt diese Person wohin? In das Höllenfeuer. Wollt ihr drei Tipps haben, wenn die schlechten Taten überwiegen, klar überwiegen, wie trotzdem Allah einem in das Paradies bringen kann? Wollt ihr drei Tipps haben dafür? Ja oder nein? Ja. Ihr wisst immer, was man bei uns bezahlt. Salawat auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deswegen, hier in diesem Falle gibt es drei Dinge. Einmal, du fastest viel. Denn das Fasten, Allah azza wa jal belohnt es. Und Allah kann es unendlich belohnen. Das heißt, auch wenn deine Waagschale schlecht aussieht, Allah kann dir so viel Lohn geben für die Fastentage, dass deine guten Taten überwiegen. Zweite Sache, Vergebung. Dass du deinem Bruder verzeihst und vergibst. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحْ فَأَجْرُهُ عَلَى Allah. Derjenige, der vergibt und sich bessert, so obliegt sein Lohn wen? Nur Allah. Du kriegst unendlich viele Hasanat, wenn Allah subhanahu wa ta'ala möchte. Und drittens, Sabr zeigen, Geduld zeigen. Gerade bei Prüfungen, bei Schicksalsschlägen, bei Dingen, die einem schwerfallen. Auch hier, Allah subhanahu wa ta'ala gibt den Geduldigen, was? Na? Sabr. Na? Allah gibt den Geduldigen einen Lohn, ohne zu rechnen. Ohne zu rechnen bedeutet, niemand kennt den Lohn außer Allah. Wer wiederholt mir die drei Dinge? Damit unsere guten Taten überwiegen, inshallah, wie lange? Als erstes kannst du inshallah machen, Sabr. Zweitens, Fasten. Ja. Ohne Schlumpf passiert bei ihm nichts. Verzeihen und Gutes tut sich besser. Allahu Akbar, danke. Das hast du aber für dich selber gemacht. Bleib nochmal so, dass wir das auch alle mitkriegen. Na, ohne Selbstlob. Freiwillige Fastentage. Dass man Geduld zeigt und? Dass man verzeiht. Und ich bitte alle Geschwister, dass sie mir verzeihen. Möge Allah Azza wa Jal uns in das höchste Paradies eingehen lassen. Und dann eine wunderschöne Botschaft für alle, die trotzdem ins Höllenfeuer kommen. Wallahi, eigentlich ist das unmöglich, ins Höllenfeuer zu kommen. Wisst ihr warum? Weil Allah für jede gute Tat wie vielfach belohnt? Vom 10 bis 700-fache. Das bedeutet, für eine gute Tat, die du machst, Allah gibt dir den 10-fachen an Lohn. Und für eine Sünde, die du machst, du bekommst nur? Das bedeutet, mit anderen Wörtern, die Leute, die in das Höllenfeuer kommen, müssen 10-mal so viel Schlechtes machen wie ein gutes Wunder. Frage jetzt bei Allah. Verdienen sie das Höllenfeuer? Antwort. Ey Wallah, sie verdienen es. Sie verdienen es. Allah ist gerecht. Die Gelehrten sagen, Allah gibt das 10-fache an Lohn. Weil er möchte, dass Leute ins Höllenfeuer gehen oder nicht? Nein, weil er nicht möchte, dass Leute in das Höllenfeuer gehen. Aber trotzdem gehen Leute in das Höllenfeuer ein. Aber auch diese Leute, die in das Höllenfeuer eingehen, sie sollen wissen, kein Muslim, egal welche große Sünde er gemacht hat. Wir reden nicht über große Sünden, die einem aus der Religion herausbringen, sondern über die anderen großen Sünden. Kein Muslim, der auch irgendeine große Sünde macht, wird für ewig in das Höllenfeuer kommen. Der Beweis dafür, liebe Geschwister, der Hadith von Anas ibn Malik radiallahu an, bei Sahih al-Bukhari, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة. Aus dem Höllenfeuer wird jeder entlassen, der La ilaha illallah sagte und in seinem Herzen so viel von guten Absichten hatte, wie das Gewicht von einem Gerstenkorn. Wie das Gewicht von einem Gerstenkorn. Und jeder Muslim hat dieses in seinem Herzen, liebe Geschwister. Dann haben wir noch zwei Fragestellungen. Einmal die Hadschstrafe. Ihr wisst, in unserer Religion ist es so, in einem islamischen Land, wenn man bestimmte Sünden macht, dann gibt es dafür auch Had bedeutet ein Strafvollzug. Naam. Zum Beispiel derjenige, der Sinner macht, wird nach unserer Religion was? Gepeitscht. Mit wie viel Peitschenhiebe? 100 oder 80? So schnell kommt ein Ikhtilaf der Ulama zustande. 100 oder 80? Wer ist für 80? Wer ist für 80? Traut euch. Wer ist für 80? Okay, alle falsch. Auf jeden Fall. Es sind 100. 100 Peitschenhiebe für ein Zani und eine Zania für beide. Naam? Az-Zani oder Az-Zaniya erstmal. Wen hat Allah genannt? Az-Zaniya. Waz-Zani. Allah nennt erstmal die Zania und dann den Zani. Wisst ihr warum? Al-Qurtubi rahimullah ta'ala sagt in seinem Tafsir, weil die Frau die Sinner in der Hand hat. Das heißt, sie kann sich besser kontrollieren als der Mann. Und deswegen hat Allah in der Ayah mit wem angefangen? Mit der Frau oder mit dem Mann? Mit der Frau. Subhanallah al-Azim. Allah hat zuerst die Frau, weil die Frau kann sich besser kontrollieren. Na, ein Mann ist ein Hormon mit zwei Füßen, richtig? Aber eine Frau hat in dieser Sache mehr Geduld bekommen. Wir reden allgemein, ja, nicht von diesen komischen Frauen. Ihr wisst schon. Auzubillah. Auf jeden Fall allgemein reden wir. Deswegen, dieses ist eine Sache, die die Frau mehr kontrollieren kann als der Mann. Deswegen hat Allah Azza wa Jal hier erstmal die Sania genannt, die Geschwister. Sie wird als erstes gepeitscht mit 100 Peitschenhiebe. Und das ist nicht leicht, ja. Das ist nicht leicht in diesem Sinne. Tayyib. Frage hier vom Autor. Wenn zum Beispiel so eine Person Zina gemacht hat und diese Zina-Strafe wurde an ihm vollzogen, wird er trotzdem dafür am Tage der Auferstehung belangt? Antwort: Nein. Selbst wenn er nicht bereut für diese Sünde. Subhanallah. Also Barmherzigkeit die Strafe oder nicht? Ja oder nein? Wallahi ja. Weil was ist besser? 100 Peitschenhiebe hier auszuhalten oder eine ungewisse Strafe im Jenseits? Was ist besser? Hier 100 Peitschenhiebe. Wallahi, hier ist das besser. So sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, وَلَا تَعْسُ فِي مَعْرُوفٍ. Hadith ist bei Bukhari, liebe Geschwister. فَمَنْ وَفَّ مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ. Er sagte sallallahu alaihi wa sallam, und dass ihr euch mir gegenüber im guten Sinne nicht ungehorsam verhaltet. Wer von euch dieses erbringt, der hat seinen Lohn von Allah zu erwarten, wenn du keine Sünden machst. Und wer auch immer etwas davon begeht und dafür eine Strafe in dieser Welt erleidet, so gilt diese für ihn als Kafara, als Sünde. Allahu Akbar. Und Ibn Hajar al-Asqalani sagt bezüglich dieses Hadithes, liebe Geschwister, in Fath al-Bari, وَيُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّ إِقَامَةَ الْحَدِّ كَفَّارَةٌ لِلذَّنْبِ وَلَوْ لَمْ يَتُوبْ الْمَحْدُودِ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُرِ. Er sagt, Rahimullah Ta'ala, von diesem Hadith können wir ableiten, dass der Strafvollzug, das da heißt, dass die Strafe an einer Person vollzogen wird, dass dieses eine Sühne für ihn ist. Und wenn er auch nicht bereut, dieser, an dem die Strafe vollzogen wurde, so ist das trotzdem eine Sühne für ihn. Und das ist die Ansicht der meisten Gelehrten. Allahu Akbar, wie gnädig Allah Azza wa Jalla ist. Subhanallah. Und deswegen habt ihr gesehen, in der Zeit vom Propheten Muhammad Sallam kamen Leute zu ihm und sie haben welche Sünde gemacht? Wer sagt mir das? Na, Zina. Das bedeutet Ehebruch. Wir unterteilen, liebe Geschwister. Eine Person, er macht Zina, wenn er nicht verheiratet ist. So gibt es, wie viel Peitschenhiebe, was haben wir gesagt? 100 Peitschenhiebe. Aber wenn er verheiratet ist und Zina macht, dann kriegt er die Steinigung. So ist das in unserer Religion. Schaut, wie gewaltig diese Sünde ist. Möge Allah uns bewahren, liebe Geschwister. Und die letzte Frage hier, liebe Geschwister, und das sollt ihr mir beantworten, jetzt nachdem ihr große Gelehrte seid. Ulama al-Wedding. Wie können wir die Aussage des Propheten Muhammad s.a.w. verbinden, indem wir gerade gehört haben, in diesem Hadith, wenn er will, vergibt er ihm und wenn er will, bestraft er ihn, mit der Aussage zusammenbringen, dass derjenige, dessen schlechte Taten überwiegen, in die Hölle kommt? Wie können wir den Willen Allahs, dass Allah vergeben kann, wem er will, mit der Aussage zusammenbringen, dass jemand, der schlechte Taten macht, in das Höllenfeuer geht? Ist das ein Widerspruch erstmal? Nein. Allah subhanahu wa ta'ala hat erstmal eine allgemeine Regelung gemacht, dass wenn die schlechten Taten überwiegen, dass man in die Hölle kommt. Na? Aber trotz alledem kann Allah subhanahu wa ta'ala am Tag der Auferstehung trotzdem entscheiden, ob er doch in die Hölle geht oder nicht. Sehr gut. Das eine ist eine allgemeine Regelung. Derjenige, der diese üblen Sünden macht, kommt in das Höllenfeuer. Das ist eine allgemeine Regelung. Aber speziell, Allah hat immer die Mashi'a, dass er, wenn er will, diese Person nicht bestraft und wenn er will, bestraft sie. Und der Beweis dafür ist der Hadith bei Al-Bukhari und damit schließen wir ab, liebe Geschwister, am Tage der Auferstehung, wenn alle Menschen versammelt werden, dann wird Allah Azza wa Jalla einen Gläubigen rufen lassen. Einen Gläubigen, der hat bereut für seine Sünden, die er gemacht hat. Schaut mal, wie es im Hadith heißt. يَدْنُوا أَحَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Einer von euch, von diesen Gläubigen, er wird zu Allah subhanahu wa ta'ala, seinem Herrn, nahegebracht. Dann sagt Allah azza wa jal zu dieser Person, er sagt, عَبِدِي أَعَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا, oh mein Diener, hast du dieses und jenes gemacht? Dann sagt der Diener natürlich, hä? Hä? Was sagt er? Ja, ich habe es getan. Und manche werden lügen, وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ, die werden sagen, wir haben das nicht getan. Allahu Akbar. Dieser Diener sagt, ja Allah, ich habe das gemacht. Dann sagt Allah, mein Diener, hast du das und das gemacht? Hast du an diesem Tag Alkohol getrunken? Hast du an diesem Tag Drogen genommen? Hast du an diesem Tag Zina gemacht? Hast du an diesem Tag Wettspiele gemacht? Subhanallah al-Azim. Dann sagt der Diener, ja, oh Allah, aber er hat für all die Sünden was? Bereut. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu diesem Diener, inni satartu alayka fi dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm. Ich habe diese Sünden bedeckt gehalten, sodass dich niemand dabei sieht, auch wenn du gewaltige Sünden gemacht hast, und heute vergebe ich sie dir und er wird ins Paradies reingelassen. Möge Allah uns von ihnen machen, möge Allah azza wa jalla uns unsere Sünden vergeben, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns seine Barmherzigkeit zu jeder Zeit schenken, möge Allah azza wa jalla heute niemanden aus dem Raum rausgehen lassen, außer dass er ihm die Sünden vergibt. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanallah wa bihamdi, ashadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilayk. Liebe Geschwister, wir haben ein paar Minuten, inshallah nicht lange, Zeit für Fragen. Und wer erstmal eine Frage zum Thema hat, beten in der Ta'ala, so bevorzuge ich das erstmal. Inshallah. Meldung oder? Fadda. Sag mal, okay. Und zwar erstmal, ich will fragen jetzt, und zwar allgemein, wenn man jetzt, man macht eine Sünde und wenn man diese Sünde verlässt, man will diese Sünde verlassen, aber dabei verletzt man jemanden. Was kannst du da für einen Nasiha geben? Verletzt jemand im Recht oder im Unrecht? Gar eigentlich mal verletzt ihn, aber das ist keine Rechtfertigung eigentlich sozusagen. Jetzt nicht im Recht oder so. Allgemein mal verletzt ihn, Gefühl oder so. Sowas, weißt du, was ich meine? Der Bruder sagt, zum Beispiel, ich unterlasse eine Sünde und wenn ich diese Sünde unterlasse, dann verletze ich das Gefühl von einer anderen Person. Wenn dieses, was ich tun soll, wenn dieses eine Sünde gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala ist, dann gibt es hier nicht Rechte von anderen Personen, sondern es gibt nur, wessens Wohlgefallen müssen wir erzählen, von Allah subhanahu wa ta'ala. Von Allah subhanahu wa ta'ala. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, keine Gehorsamkeit gegenüber einem Geschöpf, wenn man dabei wem ungehorsam ist? Allah subhanahu wa ta'ala. Keine Gehorsamkeit gegenüber einem Geschöpf, wenn man dabei Allah subhanahu wa ta'ala gehorsam ist. Jetzt zum Beispiel ein Mann, ja, er sieht, seine Frau hat sich bedeckt. Dann sagt er zu ihr, nimm den Hijab ab. Dann sagt sie, okay, ich mach das, sonst verletze ich dein Recht. Dein Gefühl. A'udhu billah. Das gibt's sowas nicht. Erstmal, wir müssen immer gucken, ob diese Sache eine Sünde ist oder nicht. Wenn sie eine Sünde ist, dann unterlassen wir sie. Egal, wer mit uns zufrieden ist oder unzufrieden ist. Denn so ist das Gesetz Allahs. Niemand hat ein höheres Recht über uns, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Na, fad. Wie ist das, wie kann man das verstehen, dass es gibt wohl bestimmte Hadithe, wo der Prophet über die Sünden im Geheimen spricht, dass sie also auch ein bestimmtes Ausmaß haben? Und wie ist es, wenn wir darüber reden, dass wir eine öffentliche Sünde machen oder ein Geheimnis, also wie kann man das am besten verstehen? Was ist der Unterschied zwischen einer öffentlichen Sünde und einer Sünde, die man im Geheimen macht? Passt auf, eine öffentlich gemachte Sünde, was bedeutet eine öffentlich gemachte Sünde? Zum Beispiel eine Person, er geht raus und versammelt seine Kumpels, Homies sagt man ja heute, und dann sagt er, schaut mal, ich habe gestern mit diesem Mädchen das und jenes gemacht. Dieser wird im Hadith Mujahir genannt, nicht Mujahid. Mujahir. Mujahir bedeutet einer, der etwas, was öffentlich macht. Diese Person, wal'iyadu billah, ihm wird nicht vergeben werden von Allah. Wisst ihr warum? Der Prophet s.a.w. hat uns das beschrieben. Einer von euch begeht die Sünde über Nacht. Allah hat ihn bedeckt. Das bedeutet, Allah hat ihn nicht bloßgestellt vor den anderen. Und diese Person steht am nächsten Morgen auf und schreibt in der Welt heraus, was Allah bedeckt hat. Dieser wird Mujahir genannt und am Tage der Auferstehung wird ihm nicht vergeben werden, wie der Prophet s.a.w. in einer authentischen Überlieferung bei Al-Bukhari sagte. Derjenige, der im Geheimen Sünden macht. So sagte der Prophet Muhammad s.a.w., Überlieferung ist bei Ibn Majah, Und bei An-Nasa'i und Sahih, einer von euch, er begeht die Sünden im Geheimen. Wer sind sie, diese Leute? Der Prophet s.a.w. sagte uns, das sind eure Brüder in der Religion. Und sie beten in der Nacht, wie ihr in der Nacht betet. يَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ. Sie beten so in der Nacht, wie ihr in der Nacht betet. Das heißt, machen sie gute Taten oder nicht? Aber der Prophet s.a.w. sagte, wenn sie alleine sind, überschreiten sie die Grenzen Allahs. Er sagte uns, sallallahu alaihi wasallam, Allah wird ihre gesamten Taten vereiteln. Was bedeutet vereiteln? Vernichten. Sie werden keine guten Taten vor Allah haben. Wer sind das? Das sind die Leute, die tun Gutes, aber wenn sie sich in Sicherheit fühlen, Frage, kann man sich vor Allah in Sicherheit fühlen? Na, afa'aminu makra Allah, fala ya'manu makra Allah, illa al-qawmul khasirun. Fühlen sie sich sicher vor der Strafe Allahs? Vor der Strafe Allahs fühlt sich nur wer sicher? Das verlustreiche Volk. Das sind Leute, wenn sie sich sicher fühlen in ihrem Zuhause, dann machen sie das Internet an und gucken sich die versauten, schmutzigen Filme an. Diese, ihre Taten werden vereint, wenn sie so zu Allah zurückkehren mit diesen Sünden. Warum? Warum? Weil sie haben hier in diesem Sinne, liebe Geschwister, die Barmherzigkeit Allahs, was? Ausgenutzt für ihre schmutzigen Dinge. Subhanallah al-Azim. Ja, glaubst du nicht daran, dass Allah dich sieht, auch wenn du alleine bist? Ja oder nein? Und das Schlimmste ist, dass wir Gottesfurcht haben, wenn wir mit Brüdern sind, aber dass wir keine Gottesfurcht haben, wenn wir alleine sind. Und merkt euch, jeder, der alleine Gottesfurcht hat, hat auch mit seinen Brüdern Gottesfurcht. Aber jeder, der keine Gottesfurcht, der vorweist, dass er Gottesfurcht unter Brüdern hat, der hat auch keine Gottesfurcht, wenn er alleine ist. Deswegen, das ist der Unterschied zwischen den Sünden im Geheimen und den Sünden in der Öffentlichkeit. Wallahu ta'ala alaman. Tfad. Kein Hitlergruß. Wie sieht es aus, wenn sich jemand von einem Bruder Geld geliehen hat, und hat aber keine Chance, es diesem Bruder wiederzugeben, weil der ist. Der Bruder sagt, was ist, wenn eine Person sich von einem Bruder Geld geliehen hat, aber er hat keine Chance, dieses Geld wieder zurückzugeben, weil er momentan sehr blank ist und das sieht die nächste Zeit nicht gut aus. Passt doch. Hier kommt es drauf an. Wenn dieser Bruder zu dem Zeitpunkt Geld von diesem Bruder genommen hat, mit der Absicht, es ihm sowieso nicht zurückzuzahlen, so wird Allah Azza wa Jal diese Person brechen, das bedeutet bestrafen. Wenn er aber Geld von ihm genommen hat, mit der Absicht, dass er es ihm zurückbezahlen wird, aber er ist dann unerwartet pleite gegangen, so wird Allah seine Schulden übernehmen. Allah wird seine Schulden übernehmen. Nein. Fadda. Und ich möchte nur, Affan, ich möchte nur eine Sache anmerken. Ihr kennt das ja, es gibt Leute, die sterben, okay? Und die haben, dann fragt einer, gibt es noch Leute, die von ihm Geld bekommen? Weil ihr wisst, wenn du noch Geld bekommst von einer Person, er kommt so lange nicht in das Paradies herein, bis diese Schulden ausgeglichen sind. Subhanallah, dann kommen Leute und sagen, ich übernehme das für ihn. Wen hat Allah geschickt? Personen, die das für ihn übernommen haben. Allah zahlt die Schuld. Allah. Na. Alaikum salam. Der Prophet s.a.w. hat ja gesagt, ein Muslim lügt nicht. Bedeutet das, wenn man jetzt gelogen hat, ist man dann automatisch aus der Regierung raus und muss man dann nochmal die Schahade sprechen? Na. Was ist, wenn ein Muslim lügt? Wird er mit dieser Sünde Kafir? Oder wie sieht die Sache aus? Wenn der Prophet s.a.w. eine Sache sagt, zum Beispiel, eine Person ist nicht von uns oder er distanziert sich von seiner Tat, das muss nicht immer damit verbunden sein, dass jemand ein Kafir wird. Aber allgemein macht ein Muslim dieses nicht. Das ist eher eine Tat von den Kuffar. Okay, der Prophet s.a.w. sagte zum Beispiel, Ayatul Munafiq, die Zeichen von einem Heuchler sind drei. Iza haddatha kadha, wenn er redet, dann lügt er. Iza tumina khan, wenn er ein treue Gut nimmt, dann veruntreut er es. Er zum Beispiel, einer hat dir ein Buch gegeben. Okay, dann hast du es veruntreut. Bist du jetzt ein Munafiq? Nein. Das hängt davon ab. Natürlich, wir sagen, es gibt Dinge, die sind Eigenschaften von den Kuffar und von den Munafiqin. Die Aufgabe der Muslime ist es, sich weit von diesen Sachen zu entfernen, weil das nicht ihre Eigenschaften sind. Aber das heißt nicht, wenn man mal dieses tut, dass man jetzt ein Kafir oder ein Munafiq ist. Na, wallahu a'lam. Tfadl. Tilk die Hajj, die großen und die kleinen Sünden, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Hadith bei Al-Bukhari, derjenige, der nach einer vorgeschriebenen Hajj zurückkommt. Was heißt vorgeschriebenen Hajj? Nach der Weise vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nicht seinen eigenen Hajj-Stil. Manche machen mehr Schirk bei der Hajj als hier. Muss Allah uns bewahren. Na, natürlich eine richtige, durchgeführte Hajj nach der Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bekommt er das Paradies und in einer anderen Überlieferung, er kommt zurück, wie seine Mutter ihn geboren hat. Die Ulama haben unterschiedliche Aussagen darüber, ob ihnen alle Sünden vergeben werden oder nicht. Wallahu alam, richtig ist nicht alle Sünden, sondern die kleinen und für die großen muss er bereuen. Wallahu alam. Na? Obwohl einige zahlreiche Gelehrte gesagt haben, auch die großen Sünden. Wallahu alam. Na, tfadal akhi. Meine Frage, wenn man eine Sünde hat, zum Beispiel wenn ich schlafe mit einer Frau, ich bekomme die Strafe. Nach der Strafe, ist darf ich diese Frau heiraten? Du fragst, wenn man zum Beispiel Sinner gemacht hat mit einer Frau. Dann bekomme ich Strafe, wir beide, zum Beispiel. Die Strafe von dem Mann. Darfst du die Frau danach heiraten? Die nach der Strafe. Mashallah, muss ja eine hübsche Frau sein. Auf jeden Fall. Achil Karim, schau mal, die Sache ist so. Allah subhanahu wa ta'ala hat verboten, dass man eine Zaniya heiratet. Eine Unzuchttreibende. Und für die Frau ist es verboten, auch einen Unzuchttreibenden zu heiraten. Bedeutet, wenn zum Beispiel einer mit einer Frau Sinne hatte, so ist es für beide verboten, dass sie einander heiraten, bis sie bereut haben. Wenn die Frau keine Muslima ist, ihre Reue sieht aus, dass sie, was wird, eine Muslima, sonst auf keinen Fall. Sonst auf keinen Fall. Man darf sie nicht heiraten. Hier ist das wie Sinna, wenn man diese Frau trotzdem heiratet. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Gibt es auch männliche Hur al-Ain für Frauen? Ich habe mal gehört, ja. Auf jeden Fall, du sollst eine Sache wissen, liebe Schwester. Und in der Tat, in der Religion wurde nicht viel über den Lohn für eine Frau geredet. Denn Allah azza wa jal macht alles mit seiner Hikmah. Aber was sagst du zu der Aya, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٍ. Im Paradies gibt es, was immer sie sich wünschen. Yani, was du dir auch wünschst im Paradies, du wirst es bekommen. Aber allgemein ist es so, der Mann, er wird mit seiner Ehefrau, wenn beide ins Paradies gehen, wird er mit seiner Ehefrau im Paradies auch verheiratet sein. Und seine Ehefrau wird die schönste und beste Hur al-Ain für ihn sein. Neben den 1000 anderen. Ist Musik hören eine kleine Sünde? Wenn ja, warum sollen wir sie vermeiden? Nein, Musik hören ist keine kleine Sünde, sondern eine große Sünde, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung bei At-Tirmidhi, rahmatullah alaih, und die Überlieferung ist sahih, es werden Tage am Ende der Zeit kommen von meiner Umma. Es werden Leute am Ende der Zeit von meiner Umma kommen. Allah wird sie verwandeln. Das bedeutet vielleicht auch in Affen und andere Tiere. Und ein Steinregen wird sie erfahren und ein Erdrutsch. Sie werden verschlungen von der Erde. So fragte einer der Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wer sind diese Leute? Er sagte, das sind diejenigen, die Alkohol trinken, die den weiblichen Sängerinnen zuhören und mit den Musikinstrumenten spielen. Was haben wir gelernt jetzt? So eine Androhung. Kleine Sünde, oder? Makruh vielleicht? Jeder muss für sich entscheiden. Möge Allah uns bewahren. Diese Musik, wallahi, die hat nur Übles. Die hat nur Übles. Und wer einmal den Koran genießen gelernt hat, der wird das mit nichts mehr eintauschen. Höre lieber Koran von einem Rezitator, der eine schöne Stimme hat. Und das wird dein Herz bewegen, inshallah ta'ala. Ich habe leider nicht die Möglichkeit, meine 3 Pflichtfastentage bis zum Ramadan nachzufasten, da ich schwanger bin und es mir sehr schlecht geht. Was muss ich tun? Natürlich, es gibt noch ein paar Tage Zeit, liebe Schwester. Du kannst gucken, ob du dich bis dahin etwas erholst, inshallah ta'ala. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, ich sage mal, in der nächsten Woche geht es dir besser. Und du hast das Gefühl, du kannst fasten. Wenn das dir und deinem Kind nicht schadet, dann inshallah, hole diese 3 Tage nach, bi'idhnillah ta'ala. Aber bis Sha'ban, dass du das nachholst. Werden Tiere ins Paradies kommen? Unsere Religion hat uns weder was darüber gesagt, ja oder... Deswegen, yani, Allah, ich meine, du hast wirklich was anderes zu tun, als dort einer Kuh beim Laufen zuzuschauen. Wenn man mit Wandfarbe an die Wand Allah oder ähnliches schreibt, was muss man beim Auszug machen? Recht drüber streichen oder verbrennen. Na, so unkenntlich machen, dass das nicht zu sehen ist. Tfadal. Wenn man in seiner Jahiliya gelästert hat, auch über Muslime, muss man es nach der Rechtleitung trotzdem wieder gut machen? Nein, wenn man in der Jahiliya über Muslime gelästert hat, wie sieht die Sache aus? Soll man das hier, soll man die Leute um Verzeihung bitten? Ja. Nein. Ja, man soll das. Na, tfadal. Du hast ja am Anfang gesagt, wenn man die schlechte Tat wegmachen will, soll man oft fasten. Wie sieht es da aus, soll man dann zum Beispiel jetzt fasten oder soll man später fasten? Jederzeit, jederzeit. Bis welche Uhrzeit auch? Warum? Jetzt zum Beispiel, ab morgen, liebe Geschwister, fangen die 3 weißen Fastentage an. Das ist der 13., 14. und 15. Von welchem Monat? In welchem Monat sind wir jetzt? Im islamischen Monat, ne? Von Rajab. Diese 3 Tage, jeder einzelne Tag zu fasten, bringt dir diesen gigantischen Lohn, dass Allah Azza wa Jalla dich belohnen kann, wie du willst. Das machen, ne? Ganz normal. Also alle Gebete, alle. Richtig. Du fastest von der Morgendämmerung bis zum Maghrib, inshallah ta'ala. Und dann hast du auch diese guten Taten gemacht. Ich habe eine andere Frage. Am Anfang hat man ja gesagt, wenn jemand beklaut, dass man das Geld zum Beispiel dem zurückgeben soll. Aber was ist, wenn man den nicht kennt? Zum Beispiel, du gesagt hast, nach U-Bahn, man beklaut einen Fremden. Wenn man einen Fremden beklaut, zum Beispiel, man hat einen Muslim beklaut. Zum Beispiel, man hat einen beklaut um 300 Euro oder sonstiges. Na? Dann, in diesem Falle, man muss erstmal sowieso Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bitten. Und wenn man nicht mehr diese Person findet, dann soll man für diesen Geldbetrag, den man geklaut hat, soll man das als Sadaqa geben für diese Person, den man beklaut hat. Wenn du ihn nicht mehr finden kannst. Okay? Wenn du ihn nicht mehr finden kannst. Auch die ersten 3, 5 und die 4. Was ist, wenn man eine Person sein Recht verletzt? Gilt nur die 4. Nein, nein, es gelten alle Bedingungen. Es gelten alle Bedingungen. Das heißt nicht, dass man immer wieder zur Sünde zurückkehren kann. Und weil man ihn, na, das gilt für alle Dinge. Deswegen haben wir gesagt, und bei den Verletzungen des Rechts gibt es noch eine 4. Bedingung. Wallahu ta'ala a'lam. Wer hat noch alles eine Frage, dass wir das begrenzen, inshallah? Mashallah, ihr seid immer so fleißig mit Fragen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und stopp. Da, warte. Kurze Frage, bitte. Ja, ganz kurz. Wenn jemand über jemanden gelästert hat, na. Und aber wenn er ihm jetzt sagt, verzeih mir, ich habe über dich schlecht geredet, dann würde das so viel mehr vom Reich ist, wenn man gut über ihn redet. Nein. Wie ist das hier, wenn man über eine Person gelästert hat? Reicht es dann, dass man über ihn einfach gut redet? Das ist schon mal gut, dass man das macht. Unter denselben Leuten, vor denen man schlecht über ihn geredet hat. Das ist schon mal gut, aber nein, du musst diese Person auch um Verzeihung bitten. Nein. Zweit. Jetzt haben wir gelernt, woran man eine große Sünde erkennt. Und es gibt ja die Hadith, wo der Prophet Muhammad sagt, alles was unterhalb der Knöchel ist bei der Kleidung, ist in der Hölle. Heißt es jetzt, dass wenn man lange Hosen trägt, ist es eine große Sünde? Ist das Tragen von Gewändern, sprich Hose oder Kamis oder sonstiges, unter den Knöcheln eine große Sünde? Natürlich. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das ist im Höllenfeuer. Nein. Rafik, aber. Wir haben über die Stellung der Eltern gesprochen. Was macht man jetzt, wenn man zum Beispiel Eltern gehabt hat in ihrer Lebzeiten? Also man war ungehorsam ihnen gegenüber, aber man war selber noch nicht recht geleitet und sind in dem Zustand dann gestorben und hinterher sind sie recht geleitet. Wie verfährt man dann? Wie ist das, wenn man zum Beispiel Eltern gehabt hat, die sind jetzt verstorben, man war in dieser Zeit ihnen gegenüber ungehorsam, später hat Allah einem Recht geleitet. Wie ist die Sache hier? Soll man, was kann man tun, dass man dieses wieder gut macht? Wir wissen von den Handlungen von den Salaf-Gelehrten, radiallahu anhum wa arda'hum, erstmal muss man bei Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bitten, Nummer 1. Nummer 2, man muss Dinge machen, die den Eltern zugute kommen. Und wir kannten von den Salaf-Gelehrten, dass sie diese Leute besucht haben, die die Eltern geliebt haben. Das war eine Handlungsweise von den Salaf-Gelehrten. Zum Beispiel, deine Eltern kennen Leute. Okay? Und sie haben sehr diese Leute gemocht und haben sehr gutes Verhältnis zu ihnen gehabt. So geh du weiter diese Leute besuchen. Inshallah ta'ala. Das ist von den Handlungsweisen. Ansonsten kann man nur um Vergebung bitten, weil sie schon tot sind. Na, wir sind also in heiligen Monaten sündigen, ist das schlimmer bei Allah als in normalen Monaten? Also wären kleine Sünden zum Beispiel die große Sünden dann? Ist das Sündigen in heiligen Monaten schlimmer? Nein, Allah subhanahu wa ta'ala sagt das in Surah At-Tawbah. Darum fügt euch in diesen Monaten, sprich die Al-Hurum, das bedeutet die Schutzmonate, kein Unrecht zu. Ibn Abbas sagt, es ist sowieso verboten, sich Unrecht zuzufügen und in diesen Monaten noch mehr. Das heißt, die Sünde wird vervielfacht, wallahu a'lam. Na, tfadl. Der Mann, der lächelt. Du? Ich? Ja. Wie viel siehst du denn hier lächeln? Wenn man in seiner Jahiliya geklaut hat, muss man es dann wieder auch gut machen, also so zurückgeben und da um Verzeihung bitten bei den. Natürlich. Das ist egal, ob das ein Kafir war oder ein Muslim ist, weil es geht hier um das Recht von einer Person, was man verletzt hat, so muss man dieses Recht zurückgeben. Ansonsten ist die Reue nicht vollständig gegenüber Allah. Na, Allah ta'ala, ala wa alam, barakallahu fikum wa jazakum la khairah. Wir laden euch Freitag herzlich zur Khutbah ein, liebe Geschwister, um 13.30 Uhr. Und dann sehen wir uns wieder am kommenden Montag. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja, ich habe